Zweitens, das Meer. Leute, die am Meer wohnen. Homines maritimi. Die Ebbe. Decessus aestus. Bei Eintreten der Ebbe. Minuente aestu. Häufiger Wechsel von Ebbe und Flut. Crebre commutationis aestuum. Die Flut kommt heran. Aestus ex altus se incitat. Gegensatz. Aestus minuit. Die Flut geht. Ins Meer hineinreichen. In mare projectum esse. Sich ins tiefe Meer stürzen. Se in profundum jacere. Se in profundum praecipitare. Von der Tiefe verschlungen werden. In profundum hauriri. Grenzenlose Tiefe. Infinita altitudum.